Kundgabe 3514. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.08.1945. Gottes Wort. Er weckte Jünger. Und es wird allerorten mein Wort gepredigt von denen, die ich dazu berufen habe. Doch wenige nur befolgen mein Wort. Ich kann den Menschen das Köstlichste bieten, indem ich selbst mein Wort zur Erde leite. Wenige nur achten meiner Gabe und lassen sich beglücken daran. Und es ist doch das Kostbarste, was den Menschen auf Erden geboten werden kann. Denn es birgt die Kraft in sich, mittels derer sie zu mir gelangen können. Es ist ein Beweis meiner Liebe zu den Menschen, dass ich unmittelbar mit ihnen in Verbindung trete, zwar mich meiner erweckten Jünger auf Erden bedienend, durch die ich zu den Menschen spreche. Doch wie wenige erkennen meine große Liebe und sind dankbar für das Gnadengeschenk. Wie wenige erkennen es als mein Wort, als die Äußerung meiner Liebe und lassen sich von meiner Kraft durchfluten. Diese aber gehen ihren Lebensweg nicht erfolglos. Sie werden das Ziel erreichen. Sie werden den Zusammenschluss finden mit mir, weil mein Wort sie unaufhaltsam zieht, weil mein Wort ich selbst bin und ich niemanden mehr auslasse, der mich aufnimmt in sein Herz. Sie werden reifen an ihren Seelen. Sie werden reifen an Erkenntnis und im beglückenden Gefühl ihrer Zugehörigkeit zu mir, ihre Seligkeit schon auf Erden finden, wenngleich Not und Leid sie noch begleiten um der Mitmenschen willen, die ohne jegliche Erkenntnis sind. Mein Wort gibt Kraft, Not und Leid zu ertragen, weil ich selbst dann dem Menschen beistehe, der zum Wort, zu mir, seine Zuflucht nimmt. Mein Wort gibt inneren Frieden, denn wo ich bin, werden alle Wogen geglättet und alle Stürme vorübergehen, die dem Erdenkind drohen in der letzten Zeit vor dem Ende. Mein Wort geht allen denen zu, die es begehren aus tiefstem Herzen. Wo und wie es ihnen auch geboten wird, es wird dann Kraft haben, so es im Verlangen nach mir begehrt wird und ein hungerndes Herz es entgegennimmt. Dann wird auch der Verkünder des Wortes meinen Geist in sich tragen, so dass das Wort irrtumsfrei dem Herzen des Menschen zugeht. Denn dann spreche ich selbst durch jenen, um dem verlangenden Erdenkind das Brot des Himmels zu bieten, selbst wenn der Verkünder noch nicht von mir berufen ist zur Ausübung seines Amtes. Doch dem Verlangen nach Wahrheit entspreche ich jederzeit, und also wird kein Mensch falsche Lehren zu fürchten brauchen, der in der Wahrheit unterwiesen zu werden begehrt. Doch so ein Verkünder noch unerweckten Geistes ist, wird das Wort eindruckslos verhallen am Ohr der Zuhörer, bevor diese nicht selbst das tiefe Verlangen haben nach meinem Wort, nach meinem Trost und Zuspruch. Anders dagegen ist es, wenn einer meiner erweckten Jünger das Evangelium verkündet. Dann können auch laue Menschen berührt werden von der Kraft meines Wortes. Es kann das Verlangen nach Wahrheit, nach meinem Wort in ihnen erwachen und sich verstärken, so dass sie tief beeindruckt sind und die Kraft meines Wortes wohltätig spüren. Und darum erwecke ich allerorten Menschen, durch deren Mund ich rede zu ihnen, um sie zu gewinnen für mein Reich. Denn wer die Kraft meines Wortes einmal empfunden hat, der trägt immer wieder Verlangen danach, und mein Wort kann an ihm wirksam werden. Doch wenige nur lenken ihren Sinn geistig. Wenige nur suchen außerhalb der Welt ihren Frieden. Und wenige nur kann ich mich deshalb im Wort nahen. Diese wenigen aber segne ich, und ich bin bei ihnen bis an das Ende, das nahe bevorsteht, um ihnen beizustehen im letzten Kampf, aus dem sie siegreich hervorgehen werden, weil ich selbst ihr Heerführer bin. Amen.